Den Sunday Service, das gerade eben waren Snowbird, eine Band um die Sängerin Stephanie Dozen, die ja zusammen mit Simon Reynolds musiziert. Den kennt ihr vielleicht noch als Mitbegründer der Cocteau Twins, eine ganz alte Band aus den Ende 80er, Anfang 90er Jahren, die eher so sphärischen Pop gemacht haben. Das Ganze eben Snowbird mit dem Track Come to the Woods vom Album Moon. Ihr den Sunday Service, hier geht's wie gewohnt weiter mit den Konzerttipps. Leider nicht ganz, denn ich habe einen ganzen Stapel Platten zu Hause liegen gelassen und habe einen ganzen Stapel nicht für euch leider dabei. Ich kann ja mal anfangen mit dem, was ich so auf dem Zettel habe, und werde euch dann viel Musik erzählen, aber dann leider nicht vorspielen können. Total ärgerlich, aber das erste Mal, dass mir sowas passiert ist, mit einem ganzen Haufen, dass ich mal eine Platte vergessen habe, irgendwie, das ist schon mal öfters vorgekommen, einen ganzen Haufen gleich, das ist dann doch irgendwie ein bisschen doof, aber egal. Ich fange mal an mit Dienstag, den 18. Februar. James Vincent McMorrow, unser Sänger aus Irland, spielt im Knust. Von, schon was gespielt in der ersten Stunde. Es gibt ein Vorprogramm von Broken Twin. Das ist eine Sängerin aus Dänemark, kommt sie. Veröffentlicht demnächst mit May ihr Debütalbum. Hier kommt ihr Track Glimpse of a Time. The siren in the mind. Twin, eine junge Songwriterin aus Dänemark, hörten wir mit ihrem Track Glimpse of a Time. Sie spielt im Vorprogramm von James Vincent McMorrow im Knust, und zwar am Dienstag, den 18. Februar. Das Konzert ist ausverkauft, habe ich mir zumindest sagen lassen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Restkarten an der Abendkasse. Dann am gleichen Tag in der Prinzenbar spielt Chris Purica. Der macht auch schon seit über einer Dekade Musik, macht ganz eigenen Spielregeln, hat gerade eine neue Platte am Start. Und die liegt, wie gesagt, zu Hause, gibt es also leider nicht zu hören. Am Mittwoch dann relativ viele Konzerte, 4 Stück an der Zahl. Zum einen im Mojo Club, da sind Tosca live zu sehen mit Robert Gallagher und Kath Coffey. Kennt man von Galliano und von den Stereo MCs, also große Namen. Die sollten schon mal im Dezember, glaube ich, auftreten. Das Konzert wurde dann verschoben und findet jetzt nachträglich statt am Mittwoch, den 19.02. im Mojo Club. Dann Samaris, eine auch Singer-Songwriterin, könnt ihr erleben am Dienstag in der Prinzenbar. Take Berlin, eine Band, die aus Berlin, sowohl als auch aus Brooklyn kommt, sind in der Hasenschaukel zu Gast. Und großer Tipp, im Golem ist Lubomir Melnik, ein Pianist, der aus irgendwie Russland die Ecke kommt, der tolle Platten auf Erased Tapes rausbringt, wo auch Nils Frahm sein Label zu Hause hat. Dieser Lubomir Melnik spielt live am Mittwoch, den 19.02. im Golem. Ganz, ganz besonderer Tipp von meiner Seite. Leider aber nichts zu hören, weil auch hier die Platten zu Hause alle vergessen. Schande auf mein Haupt. Die nächste aber hier dabei von Damien Gerardo, der Songwriter aus den USA, spielt auf Kampnagel am Donnerstag, den 20. Februar. Hier sein Track Silver Malcolm. Fixated on a color, I try not to move, and though the room was spinning, I never felt confused. I knew of my shortcomings the day it made the news. From the balcony of my hotel, God gave the salute. Thank you. Silver Malcolm, das war ein Track von Damien Jurado, der kommt aus Seattle, macht auch schon seit, weiß ich gar nicht, Ende der 90er Jahre Musik und tritt immer nur als Singer-Songwriter auf, ohne Band oder zumindest nicht mit großer Band, auch seine Platten sind immer ziemlich rudimentär eingespielt, das macht seinen Charme aus und lässt sich doch nicht irritieren. Und zu irgendwas anderem verlocken. Er hat angefangen damals zusammen mit David Bazan von Peter the Lion in so einem gleichen Stil Musik zu machen. Beide auch mit so einem christlichen Hintergrund. Und ob der immer noch da ist zu seinen Texten, habe ich jetzt nicht unbedingt rausgehört beim neuesten Album Brothers and Sisters of the Eternal Sun. Aber auf jeden Fall spielt er live am Donnerstag, den 20.02. auf Kampnagel. Das Ganze ist auch Konzerttipp der Woche. Ein weiterer Track von ihm heißt Silver Joy und kommt jetzt. Let me sleep in the slumber of the morning. There's nowhere I need to be, and my dreams are still our calling. Lay your troubles on the ground. No need to worry about them now. Daylight shaking through the trees. Do not disturb me. Let me be. And if you need a place to land, I'll come down when you are weary. No more clouds to put away. In the slumber of the morning, and keep me with you on the ground. All of my worries behind me now. Daylight shaking through the trees. Do not disturb me. Let me be. Let me sleep in the slumber of tomorrow. There's nowhere we need to be that will not be thereafter. Keep me with you on the ground. All of my worries behind me now. And be sure and wake me when eternity begins. Silver Joy hörten wir, ein Track von Damien Jurado. Er spielt live am Donnerstag, den 20. Februar auf Kampnagel. Das Ganze ist unser Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Ebenfalls am Donnerstag ist Lindy Ortega noch zu Gast in der Prinzenbar. Und dann auch ganz großes Kino im Nachtasyl. Das Heinz Krämer Werner Hornig Sextett. Alte Recken werden die Band noch kennen. Die haben früher im Heinz Kramers Tanzcafé immer gespielt zur Domeröffnung. Und legendäre Auftritte. Sie treten wieder auf und zwar am Donnerstag, den 20. Februar im Nachtasyl. Heinz Krämer Werner Hornig Sextett. Auch das eine ganz persönliche Empfehlung von meiner Seite. Am Freitag dann, den 21.02. ist Nathaniel Rateliff im Indra zu Gast. Am Samstag dann Nina Persson, kennt ihr noch als Sängerin von den Cardigans, tritt im Mojo Club auf. Im Mundu ist Little Dragon zu Gast und im Haus 73 könnt ihr Unmap hören. Die Band aus Berlin gab es schon in der ersten Stunde hier am Start. Dann am Sonntag, den 23. Februar, sind Group Love zusammen im Group Love zu hören im Nordspeicher, ein neuer Club in der Bernhard-Nordstraße. Und dann am Montag, den 24. Breton spielt im Öl und Gefährlich. Auch die Band aus London gab es schon zu hören in der ersten Stunde. Und Balthasar, die kommen aus Benelux, spielen am Montag im Knust. Ich hätte euch gerne noch mehr von diesen ganzen Bands vorgespielt. Aber wie gesagt, das ist jetzt leider passiert, mit ganz vielen Platten zu Hause liegen lassen. Und ich hoffe, das wird hier nicht zur Regelmäßigkeit. Ich gebe da schon so ein bisschen Acht drauf eigentlich. Ja, ich habe dafür Zeit, noch genug neue Musik zu spielen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Vielleicht langweilt euch die Konzerttipps ja auch und ihr wollt lieber neue Platten hören. Ich weiß gar nicht, wie das generell so ist. Könnt ihr mal sagen hier, ne? Mehr Konzerttipps, weniger Konzerttipps, ausgewähltere Konzerttipps oder ganz weglassen oder wie auch immer. Hier kommen Rumpistol, ein Projekt aus Dänemark, macht auch schon seit über 10 Jahren Musik. Und mit Away gibt es eine schöne Platte, wo auch erstmals eine Sängerin mit dabei ist bei diesem elektronischen Produzentenprojekt hier. Wir hören den Titeltrack Away von Rumpistol. Walking slow, they won't go any day. Keep your devils. Call it up, don't hesitate. Cut your mind in a sleepless rain. Close your eyes, start your day. Don't be astray. Close your eyes and see the water of prey. Keep it up again. Just drive against. You're in the fall. Any day, in any way. Change your approach and fall. Give us time to pray. And give us words to say. Call it out, don't hesitate. Got your mind in a sleepless rain. Close your eyes, start your day. Den Sunday Service und das gerade eben waren Bomb B, eine Band, die ein bisschen elektronischen Sound hat, dazu aber auch diesen hohen Falsettgesang nicht scheut. Haben eine EP veröffentlicht, die da heißt Aurelia, davon war der Track Internal Shell zu hören. Hearts Revolution sind ein Duo aus New York, die ziemlich krassen Elektropop machen und die sich dachten, Mensch, letzte Woche war Valentinstag am Freitag, da müssen wir eine Single veröffentlichen mit dem Titel Kiss. Gesagt, getan, hier kommt der Track von Hearts Revolution. I need you, I need you, I need you. Das waren zumindest für Hearts Revolution schon fast ziemlich ruhige Klänge. Die können auch manchmal ziemlich ruppig klingen mit ihren Elektro-Beats Kiss. Der Track gerade eben veröffentlicht, wie gesagt, letzte Woche zum Valentinstag. Ja, so kann man auch versuchen, so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, obwohl die Band aus New York das eigentlich gar nicht nötig hat. Pyrolator, hinter dem Projekt verbirgt sich Kurt Dahlke. Der ist Baujahr 58, hat bei diversen Punk-Post-Punk-Bands mitgemacht wie Duff oder auch Der Plan und dann als Pyrolator Soloplatten veröffentlicht. Seine vierte erschien 87, Pyrolators Traumland. Damals, glaube ich, ziemlich viele Fans vor den Kopf gestoßen, weil es dann doch schon fast charttaugliche Popmusik war, die darauf zu hören ist. Und das Ganze jetzt wieder veröffentlicht, Pyrolators Traumland. Hier der Track Ships Without Sails zu hören. Yeah. of my love. Don't step on my dreams. Do you know what it means to be taken care of by someone who knows your very soul? And if there's a price I'm paying, a word I'll say, a way to make it safe to give my soul. Schöne, fantastische Soul-Nummer hier von Nick Pride and the Pimp Tones. Der kommt mit seiner Band aus Newcastle und hat gerade eben mit Reduced Fat Shake sein zweites Album veröffentlicht. Mit vielen verschiedenen Gastsängerinnen drauf, die mir alle nichts sagen namentlich. Eben gerade war Susan Hamilton zu hören bei dem Track Take Care of My Love. Ein weiterer Track von ihm, weil es wirklich schöne, gute Laune Musik ist, der Song Everything's Better in the Summertime. Hier ist eine gewisse Karen Harding zu hören an den Vocals. Nick Pride and the Pimp Tones. We got time to play, and we got all day. You some plans I'm making. I'm not hesitating. I'm wide awake and I'm turning all the dreams I dreamt to plans I'm making. What's up is down. When you're around, the whole world changes with your voice. Still you're lonely, sometimes you're blue. If I could only take it from you, but then there's me, I pretend to be someone else than you. I bend my will, I hide the chill, the joy that I see through. Who am I to love you? Who am I burn so bright? What's up is down. Is right in the darkest night. The whole world dreams alone. Waking to find out if all the hell is gone. Days are played out on and on and on and on. But then there's you. Are you as true? You silence every doubt. I wait in vain. I come again. You're still the same throughout. But who are you to love me? Who are you to shine so bright? What's up is down. what's wrong is right. Doug Paisley, ein Singer-Songwriter aus den USA, der hier auf seinem Album Strong Feelings ganz Lo-Fi-mäßig seine Folk-Songs aufgenommen hat. Track gerade hieß What's Up Is Down. Einer von 10 Songs hier drauf, die, oh, ich glaube, sein zweites Album wirklich zu einer ziemlich runden Sache machen lassen. Schöne Platte, die auch von vielen Musikmagazin ziemlich hoch gelobt wurde, zumindest der Vorgänger, sein erstes Werk, war in den ziemlich vielen besten Listen ganz, ganz weit vorne. Als Anti-Star wurde er bezeichnet, vom Mojo war das, glaube ich, oder war das Uncut, egal, eins dieser Magazine, die immer viel zu sagen haben. Ja, das hat auch der Sunday Service und macht weiter mit Musik. Brace Choir, eine Band aus Berlin, die aber zum größten Teil aus Leuten zusammengesetzt sind, die aus den USA kommen. Die machen Musik und das machen sie so in Richtung, weiß ich gar nicht, ein bisschen Krautrock dabei, ein bisschen Prog-Rock-Geschichten. Das neueste Album von Brace Choir heißt Turning on Your Double. Ich habe mit den Songs so meine Probleme hier und da, weil das immer so ein bisschen halb und niemals so richtig ganz klingt. Allein der erste Track, der kann mich überzeugen. Beyond, hier ein Track von Brace Choir. Thank you. Beyond, ein Track von Brace Choir von ihrem Album Turning on Your Double. Schön repetitiv, der Track gerade eben, andere Songs sind ganz ähnlich aufgebaut. Und ja, wer Krautrock-Referenzen mag, der kann hier gerne mal reinhören bei diesem Album von Brace-Choir, so schreibt sich diese Band aus Berlin. Den Traum, Paris zu erfinden, den hat der in Basel lebende Songwriter Flavian Graber und hat seine Band benannt. We Invented Paris, ein Künstlerkollektiv mit vielen Leuten, die sich aus aller Ecken Europas zusammensetzen. Mit Rocket Spaceship Thing erscheint hier gerade das Debütalbum von We Invented Paris. Wir hören den Track Dance on Water. Lies beauty that almost kills me, fills me with hope. We can still make it, we can replace our furious anger with the love we once knew. Won't you come and dance on water with me? Won't you come and dance on water with me? I know the sea will bear you and me. On my heart, burning a hole down till my soul gets free. We can still make it, we can replace our furious anger with the love we once knew. Whoa.